بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من استنى بسنته إلى يوم الدين. دي بيجي شستا على سوق بيت الله دم هاند بلتن الله زيجن هاي المهات شكاد من قفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Das wahrhaftigste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen. Und jede Neuerung ist eine Erfindung. Und jede Erfindung wird zum Irrtum. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Heute werden wir uns inshallah Surat Al-Humazah näher anschauen. Al-Humazah ist die Surah 104. In Al-Quran al-Karim, der Reihenfolge, wie es zur Zeit von Uthman radiallahu ta'ala anhu gemacht worden ist. Und ich lese wie gewohnt erst einmal die deutsche Übersetzung vor und danach werden wir versuchen, ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, wehe jedem Stichler und Nörgler, der Besitz zusammenträgt und ihn zählt und immer wieder zählt, wobei er meint, dass sein Besitz ihn ewig leben ließe. Keineswegs, er wird ganz gewiss in Al-Hutama geworfen werden. Was lässt dich wissen, was Al-Hutama ist? Sie ist Allahs entfachtes Feuer, das Einblick in die Herzen gewinnt. Gewiss, es wird sie einschließen in langgestreckten Säulen. Bitten Allah Azza wa Jal, derjenige, der diese Surah abgesandt hat, dass er uns vor Al-Hutama bewahrt und dass er uns unsere Herzen öffnet für das, was er uns hier zu sagen hat. Und ich sage immer wieder, die Suren des Koran, liebe Geschwister, sind eine Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala an jeden einzelnen Muslim. Und die Bedeutungen der Ayat, die sind in den allermeisten Fällen mehr als deutlich. Es gibt nicht viel zu interpretieren. Allah Azza wa Jal selbst, er sagt, er redet von einem Menschen, der bestimmte Eigenschaften hat, und er sagt, er wird in Al-Hutama geworfen werden. Und dann sagt er, wisst ihr, was Al-Hutama ist, oder was lässt dich wissen, was Al-Hutama ist? Und er sagt, es ist Allahs entfachtes Feuer. Das heißt, er interpretiert es sogar selbst schon, subhanahu wa ta'ala. Und das ist die höchste Form der Interpretation, die höchste Form des Tafsir, dass Allah Azza wa Jal selbst sagt, was er in einer bestimmten Ayah meinte. Beginnen wir aber trotzdem von Anfang an. Surat Al-Humazah ist eine mekanische Sura ohne Meinungsverschiedenheit. Also alle Tafsir-Gelehrten sind sich darüber einig. Und so ist es auch in einer Überlieferung über Abdullah ibn Abbas überliefert worden, möge Allah mit ihm und mit seinem Vater zufrieden sein. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, wehe jedem Stichler und Nörgler. Die arabischen Worte für Stichler und Nörgler sind Humazah und Lumazah. Und diese beiden Worte sind sehr, sehr ähnlich. Das heißt, manche Tafsir-Gelehrten haben gesagt, dass es das Gleiche ist. Humaza und Lumaza kommt von den Verben Hamaza und Lamaza. Und beide auf jeden Fall bedeuten im Endeffekt, dass man über jemanden anderes lästert. Dass man über jemanden anderes etwas sagt, was er nicht mag. Wir wissen, die Definition von Riba, vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist, dass man über seinen Bruder etwas sagt, was er nicht mag. Das heißt, auch wenn es stimmt, es stimmt, aber man sagt, aber der Bruder mag das nicht. Er mag nicht, dass du über ihn eine schlechte Eigenschaft von ihm sagst. Zum Beispiel der Bruder immer, wenn er isst, dann macht er sich den Teller so voll, dass man den Rest wegschmeißen muss. Ja, der Bruder mag nicht, dass man über ihn etwas Schlechtes sagt. Keiner von uns mag, dass man über ihn etwas Schlechtes sagt. Natürlich gibt es dafür auch Ausnahmen, aber unser Problem sind nicht die Ausnahmen, sondern unser Problem ist oft, dass wir uns daran gewöhnt haben, schlecht über andere Menschen zu sprechen und wir uns dessen gar nicht mehr bewusst sind. Was ist aber dann der Unterschied zwischen Humazah und Lumazah? Wir haben gesagt, beides bedeutet stänkern, lästern, sogar durch Mimik oder Gestik. Mimik bedeutet, dass man sein Gesicht verzieht. Zum Beispiel jemand erwähnt über deinen Bruder und sagst so, irgendein Gesichtsausdruck, der darauf hinweist, dass du ihn nicht magst. Das ist schon dabei. Oder das ist die Mimik. Die Gestik ist, dass man eine Handbewegung macht. Einer sagt, einer erwähnt den Bruder XY und dann machst du so. Ein Ausdruck der Erniedrigung, ein Ausdruck, dass du ihn nicht magst. Es ist also vollkommen gleichgültig, ob du es sagst oder ob du ein Zeichen gibst oder ob du nur eine Gesichtsbewegung machst. Denn ihr kennt den Hadith von Aisha radiallahu ta'ala anha, wo er als einmal eine der ihrer Nebenfrauen erwähnt worden ist, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, und dann sagte er, dann machte sie ein Zeichen, sie ist so. Das heißt also, die ist, über Hafsa ging es, radiallahu ta'ala, ne? Und sie machte ein Zeichen, dass die Kleine sozusagen, die ist eh so klein. Und das ist natürlich eine der übelsten Formen der Riba. Warum? Weil wer mag schon, dass man bloßgestellt wird oder geschändet wird oder schlecht dargestellt wird aufgrund einer Sache, für die man gar nichts kann. Kannst du etwas für deine Größe? Kannst du etwas für deine Nase? Kannst du etwas für deine Augen? Nichts. Kannst du etwas für deine Hautfarbe? Einer sagt zum Beispiel, der Schwarze zum Beispiel. Oder der Schwarze sagt, der Weiße oder was auch immer. Solche Sachen sind eine der übelsten Formen der Riba, weil es ist so, als wärst du nicht einverstanden, als wärst du unzufrieden mit Allahs Bestimmung, subhanahu wa ta'ala. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam über ihr Handzeichen, nicht, sie hat nichts gesagt. Er sagte über ihr Handzeichen, dass das so schlimm ist, dass wenn ihr Handzeichen schwarze Tinte wäre, wenn das schwarze Tinte wäre und man würde diese schwarze Tinte in das Meer werfen, dann würde das gesamte Meer faul werden. Faul werden, schlecht werden. Die Tiere würden sterben. Ja? Und ihr wisst ja, wie das, was für ein Übel das ist, wenn man Öl aus Versehen kippt ins Meer. Und diese Geschichten sind ja schon bekannt und öfter auch schon passiert. Aber das ist noch viel schlimmer und übler, wenn man über jemand anderes lästert. Egal, ob es, wie gesagt, durch ein Zeichen ist oder ob es durch den Gesichtsausdruck ist. Und wenn man etwas sagt, dann kann es sogar noch viel, viel schlimmer sein. Und Humaza und Lumaza, was ist der Unterschied? Manche Ulama haben gesagt, Hamaza oder Al-Hammaz ist derjenige, der über andere Menschen etwas Schlechtes sagt, indem er etwas tut. Das heißt, eine Handbewegung, ein Handzeichen, ein Kopfschütteln oder irgendetwas. Er macht also irgendetwas Schlechtes seinem Bruder gegenüber. Und Lumaza ist dann diejenige Person, die dies oft macht, indem sie etwas ausspricht. Das heißt, die eine durch die Tat und die zweite Person durch die Aussage. Was darauf hinweist, und Allah Azzawajal weiß am besten Bescheid, also es gibt auch die umgekehrte Ansicht, dass das erste sich auf Aussagen bezieht und das zweite auf Taten bezieht. Aber das ist für uns vollkommen irrelevant. Beides ist mit beidem letztendlich sowieso gemeint. Was darauf hinweist, dass das Erste, das heißt Al-Humaza, sich auf Taten bezieht. Das heißt, irgendwas tust du und das ärgert und kränkt und stört deinen Bruder. Und dass Al-Lumaza sich auf Worte bezieht, ist die folgende Ayah in Surat At-Tawbah, in der Allah Azza wa Jalla sagte, auf Arabisch, lese erstmal vor, damit wir dasselbe Wort hören. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ يَلْمِزُكَ, vielleicht die ein bisschen Arabisch können, die sehen, dass das Wort يَلْمِزُكَ, die ursprünglichen drei Worte, die Wortwurzel ist Lam, Mim und Sa. يَلْمِزُكَ ist nur, was es heißt, dich in diesem Fall. Und das Ja am Anfang ist nur aufgrund der Konjugation, weil es dritte Person Singular ist. Das heißt also, wir haben hier das Wort. Und worum geht es? Lesen wir erstmal auf Deutsch übersetzt Wort, heißt es. Und unter ihnen gibt es manche, die gegen dich wegen der Almosen nörgeln. Und unter dich gibt es manche, die gegen dich wegen der Almosen nörgeln. Und nörgeln bedeutet ja gerade stänkern und lästern und alles, das ist ähnlich in diese Richtung. Auf Arabisch hier ist es das Wort Lumaza. Was ist passiert? Ganz einfach, liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte Spenden bekommen aus dem Jemen. Spenden gemeint Sadaqa, gemeint ist hier Allahu A'lam die Zakah. Weil im Koran wird das Wort Sadaqa verwendet für das Wort Zakah. Auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in den Hadithen manchmal das Wort Sadaqa verwendet für Zakah. Weil normalerweise unter den arabischen Geschwistern, wenn sie reden, dann verstehen sie unter Sadaqa die freiwillige Spende. Aber vorsichtig, das kann in deinem Sprachgebrauch so sein. Wenn du aber Koran liest oder die Sunna liest, dann musst du den Sprachgebrauch der Menschen damals anlegen, dass du das richtig verstehst. Der Prophet a.s. hat also Zakah aus dem Jemen bekommen, Gold offensichtlich oder anderes. Und dann hat er das verteilt. Und es gibt 8 Gruppen von Menschen, denen man Zakah geben darf. Wie Allah in Surat al-Tawbah ebenfalls gesagt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und Allah im Koran hat das gesagt, hat nicht, also sinngemäß, hat nicht nur die Zakah Leuten gegeben, die arm waren und bedürftig waren, sondern hat Zakah Leuten gegeben, die teilweise reich waren. Subhanallah. Wieso gibt er Leuten, die reich sind? Wieso Zakah ist doch die Armensteuer? Nein, Zakah ist eben nicht die Armensteuer. Zakah ist nicht die Armensteuer. Zakah ist einfach Wort und ist ein Vermögen, dass einer von diesen 8 Gruppen gegeben werden darf, die Allah im Koran erwähnt hat. Und 2 davon sind arm. Mindestens. 2 davon sind arm und bedürftig sind der Fakir und der Miskin. Diese 2 sind auf jeden Fall dabei. Aber es gibt auch andere Gruppen, denen man geben darf. Und eine entscheidende Gruppe ist Al-Mu'allafatu Qulubuhum. Das heißt, das sind diejenigen Menschen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gewinnen will, deren Herzen er gewinnen will, für den Islam gewinnen will. Und was ist passiert, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Geld bekommen hat aus dem Jemen, Zakat bekommen aus dem Jemen, hat er manchen Leuten aus Najd, Najd ist eine bestimmte Gegend im heutigen Arabien, im Herz ungefähr, er hat manchen Leuten aus Najd Zakat gegeben. Und den engsten seiner Leute aus Quraysh und aus Medina, die Ansar, den hat er nichts gegeben. Und dann kamen manche Leute, und da müsst ihr mal vorstellen, die haben gesagt, sinngemäß, ich sage euch gleich, was sie wortwörtlich gesagt haben, sie haben sinngemäß gesagt, der Prophet macht das falsch mit der Zakah. Der hat ja gar keine Ahnung. Der verteilt die Zakah falsch. Subhanallah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam verteilt die Zakah falsch. Wie kann ein Mensch so weit abirren, dass er denkt, dass der Gesandte Allahs nicht weiß, wie man die Zakah verteilt? Einer kam zum Propheten und hat zu ihm gesagt, sallallahu alaihi wasallam, fürchte Allah, ittaqillah, wa'adil. Das heißt, fürchte Allah und sei gerecht. Der Prophet sagt zu ihm, wehe dir. Wer ist gerecht, wenn ich nicht gerecht bin? Und dann sagt er zu den Leuten, Allah vertraut mich, Entschuldigung, Allah vertraut, wie sagt man auf Deutsch, Allah vertraut mich euch an, sagt man das so? Also ihr wisst, was ich da sagen will, inshallah. Also, auf jeden Fall, Allah also vertraut mir, dass er mich schickt zu euch. Und ihr vertraut mir nicht? Und andere Überlieferung heißt es, wollt ihr mir nicht vertrauen, obwohl derjenige, der im Himmel ist, vertraut mir? Subhanallah. Und er sagte auch, wenn ich nicht gerecht bin, wer wird dann gerecht sein? Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, die Abirrung, die hat keine Grenzen. Und das war natürlich, diejenige Person, die das gesagt hat, dass die Katastrophe auf seiner Nachkommenschaft später. Und das hat der Prophet vorausgesagt, sallallahu alaihi wasallam. Natürlich in einer Überlieferung Umar ibn Khattab, in einer anderen Überlieferung Khalid ibn Walid, beide haben gesagt, oh Gesandter Allahs, lass mich seinen Kopf abschneiden. Und das ist ein Heuchler. Das ist ein Heuchler. Jemand, der dem Propheten das vorwirft, da braucht man nicht lange diskutieren. Das ist ein Mensch, der nach außen hin gibt, Muslim zu sein. Und in diesem Moment ist klar geworden, dass in seinem Herzen Kufr ist und gar nichts. Weil wenn man den Propheten angreift, sallallahu alaihi wasallam, dann bleibt kein Iman mehr übrig. Auf jeden Fall hat dann der Prophet hat das sich vermieden. Offensichtlich, weil der Prophet wollte nicht, dass wenn jemand getötet würde von seinen engsten Freunden, äußerlich, die Leute denken, das ist ein Freund von ihm, weil er mit ihm zusammen ist immer, wenn sich das rumspricht, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen seiner Freunde getötet hat, auch wenn es nicht stimmt, aber wenn sich das rumspricht, dann die Leute werden nicht in den Islam eintreten und die Leute werden vom Islam abfallen und die Leute werden sagen, was ist das für eine Religion, wo der Anführer selbst seine Leute tötet? Nein, diese Religion wollen wir nicht haben. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Urteil nicht umgesetzt, er hat das weggelassen, er hat die Hinrichtung von der Hinrichtung abgesehen, aus Angst davor, dass andere Menschen über den Islam irgendetwas Schlechtes sagen könnten. Sallallahu alaihi wasallam. Auf jeden Fall hat er danach vorausgesagt, er sagte, von dem da, der das gesagt hat, fürchte Allah, o Muhammad, und sei gerecht, er sagte, von seiner Nachkommenschaft werden Leute hervorkommen, die, wenn ihr eure Gebete mit ihren Gebeten vergleicht, werdet ihre eigenen Gebete geringschätzen. Das heißt, ihr werdet der Meinung sein, eure Gebete ist ja gar nichts. Was die beten nachts, tagsüber, fasten, die hatten, wie zum Beispiel Belieferung heißt, so einen Mundgeruch, dass man nicht mal vor ihnen mehr sitzen konnte, vor lauter Fasten, wie sie gehabt haben. Das heißt, sie sind in Extreme gegangen, ins absolute Extreme gegangen und trotzdem sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass sie vom Islam abfallen werden. Und trotzdem sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass sie vom Islam abfallen werden. Warum? Weil es geht nicht darum, viel zu beten, viel zu tun, viel Gutes, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass es erst, dass Allah Azza wa Jalla mit dem wenigen, was du tust, zufrieden ist. Erstens, das heißt also, dass er es annimmt. Und zweitens, dass das, was du tust, auch mit der Sunna des Propheten übereinstimmt. Und wir alle kennen die Erzählung, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gehört hat von drei Leuten, wo der eine gesagt hat, egal, wir alle kennen das, aber ich sage das nur als Erinnerung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat erfahren, dass einer gesagt hat, die waren zusammen. Die drei waren zusammen. Und jeder sagt zum anderen, es kann doch nicht sein. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Gesandte Allahs, schön und gut. Aber so viele Sachen macht er auch wiederum nicht, dass ihm seine Sünden alle vergeben werden sollten. Weil Allah hat im Koran gesagt, dass seine vergangenen Sünden vergeben sind und auch seine zukünftigen sind vergeben. Surah Al-Fatih am Anfang. لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Damit Allah hat ihm vergeben, seine vergangenen Sünden und auch die zukünftigen. Und dann haben sie sich gesagt, okay, das ist erst so der gesamte Allah, er betet und fastet und alles mögliche, aber es ist nicht so übertrieben viel. Weil manche Leute denken, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat jede Nacht von Anfang bis zum Ende gebetet. Das stimmt überhaupt nicht. Manche Leute denken, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war zu Hause, hat immer nur Tasbih gemacht, Dhikr gemacht und Dua gemacht und nur gefastet jeden Tag. Das stimmt überhaupt nicht. Aisha wurde gefragt, radiallahu ta'ala anha, was hat denn der Prophet zu Hause gemacht? Er sagte, er war im Dienst seiner Familie. Und dann sagte sie, er war im Dienst seiner Familie, das heißt, seiner Familie geholfen. Wenn aber zum Gebet gerufen worden ist, dann war es herausgegangen zum Beten. In manchen Überlieferungen heißt es, er ist aufgestanden, dass man gedacht hat, er kennt einen gar nicht. Steht auf, die Leute kennt er nicht mehr, fertig. Das Gebet, khalas, aber wenn Allah gerufen hat, zum Gebet, dann ist die Sache, dann vergisst er alles, was um sich herum ist. Im Sinne von, warum? Weil das ist Nummer eins und wichtigste und vorzuziehen. Ja? Das heißt also, liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dieser Erzählung wurde angegriffen, alaihi sallam, zu Unrecht. Aber was ist seine Lösung? Was ist die Lösung gewesen? Ja, es ist Geduld. Es gibt keine andere Möglichkeit, außer dass man Geduld hat. Und dass wir aus diesen Fehlern lernen, dass wir natürlich nicht auch ein falsches Islamverständnis haben, wie diese drei. Entschuldigung, ich habe die Geschichte gleich zu Ende erzählt. Die drei haben gesagt, na, was macht denn der alles, also dass er unbedingt seine Sünden alle vergeben würden? Da hat der eine gesagt, okay, jeder hat gesagt, ich versuche jetzt besser zu sein als der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und das ist das Problem. Der eine sagt, ich werde ab jetzt jede Nacht durchbeten. Und der andere hat gesagt, ich werde ab jetzt jeden Tag fasten. Und der dritte hat gesagt, ich werde niemals heiraten. Weil er dachte, heiraten bedeutet, dass man sich um das Diesseits kümmert und mit weltlichen Dingen beschäftigt ist und seine Akhira vergisst. Und vollkommen falsches Verständnis. Vollkommen falsch. Ist genau umgekehrt. Die Frage ist nur, warum du heiratest natürlich. Die Frage ist, warum du heiratest, mit welcher Absicht, was ist dein Ziel und welche Frau? Natürlich, die Frau musst du sehr entscheiden. Wenn die Frau gut ist, dann hilft dir. Wenn die Frau schlecht ist, nein, besser dann heirat lieber nicht. Okay? Also es kommt natürlich drauf an. Aber ansonsten vollkommen falsches Verständnis. Als der Prophet davon nur erfahren hat, sallallahu alaihi wasallam, was hat er gesagt? Er hat gesagt, er hat die Leute zu sich gerufen. Er hat zu ihnen gesagt, dass er erfahren hat von Leuten, die das sagen und das sagen und das sagen. Er sagte, ich hingegen, ich bete und schlafe auch nachts. Beides mache ich. Ich heirate auch Frauen, ich habe kein Problem damit. Und ich faste nicht jeden Tag. Manchmal faste ich, manchmal esse ich auch was. Und dann sagte er, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Wer sich von meiner Sunna abwendet, gehört nicht zu mir. Oder anders übersetzt, wer einen anderen Weg begehrt, als meinen Weg, den ich vormache, der gehört nicht zu mir. Und deswegen sehen wir bei den Menschen sehr oft zwei Extreme. Das eine Extrem ist vom Shaitan besessen, der in Sünden getaucht ist. Er ist in Sünden sehr tief drin, der Shaitan hat es geschafft, er hat eine Schwachstelle oder vielleicht sogar zwei und dadurch hat er ihn auf den falschen Weg gebracht. Sind es zum Beispiel die Frauen oder ist es zum Beispiel die Musik oder schlechte Freunde oder was auch immer. Irgendwas hat der Shaitan gefunden, wodurch er ihn auf den falschen Weg bringen kann. Das andere Extrem ist die andere Person. Sie macht keine Sünden, von den herkömmlichen Sünden meine ich. Von den herkömmlichen Sünden, jeder macht Sünden, es gibt keine Person, die keine Sünden macht. Aber er übertreibt in der Religion. Er übertreibt. Das heißt, das Übertreiben bedeutet, sich nicht an die Sunna des Propheten zu halten, sallallahu alaihi wasallam. Und das Beispiel von diesen drei Leuten ist eines der besten Beispiele, wo man erkennt, dass wenn man übertreibt, dann, und Alhamdulillah, also die wenigsten, inshallah, Allahu A'lam, ob das gut ist oder schlecht, aber ich will nur sagen, die meisten natürlich, muss man ehrlich sagen, sind von der ersten Kategorie, von der wir gesprochen haben, und nicht von der zweiten Kategorie. Also die wenigsten Leute übertreiben in der Religion, aber der Shaitan schafft es bei den Leuten, die religiös werden, oft, dass er sie dazu bringt, zu übertreiben in der Religion. Ja? Und dass sie denken, und sie denken genauso, wie diese drei Leute gedacht haben, und die der Prophet a.s. zurechtgewiesen hat. Wie dem auch sei, worauf wollten wir hinaus? Wir wollten hinaus das Wort Lumazah verstehen. Und diese Leute, was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, sinngemäß, Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt den Leuten aus Najd und den Leuten aus Quraysh und Ansar, uns Leuten gibt er nichts. Was soll das? Das haben sie gesagt in seiner Abwesenheit. Und auch indirekt in seiner Anwesenheit durch diese eine Person. Und das nennt man Lumaza, die Person, die so etwas macht. Das heißt, sie spricht schlecht in Anwesenheit der Person. Und deswegen haben wir gesagt, es bezieht sich das Wort Lumaza, inshallah, auf das, was man mit der Zunge sagt. Und Humaza auf das, was man tut. Allahu A'lam ist auch nicht, wie gesagt, so jetzt entscheidend in diesem. Allah sagte also, wehe jedem Stichler und Nörgler, jedem Humaza, und Lumaza, der Besitz zusammenträgt und ihn zählt und immer wieder zählt. Alladhi jama'a malan wa'addada. Was wird hier also zum Ausdruck gebracht? Es wird zum Ausdruck gebracht eine Person, die ihren Besitz zusammenträgt, aber welchen Besitz? Egal ob halal oder haram. Ja, deswegen hat Allah Azza wa Jalla nicht näher definiert. Und das ist immer so, wenn du eine allgemeine Aussage hast im Koran, bleibt sie allgemein. Er trägt Besitz zusammen, von hier, von da, aber er achtet nicht darauf, ob es halal ist oder ob es haram ist. Hauptsache, er kriegt das, was er möchte. Und auch wenn es auf Kosten anderer Leute ist. Warum? Weil er macht Riba. Er macht auch Namima. Namima ist noch eine schlimmere Form, kann man sagen, von Riba. Ist, dass man Unruhe stiftet unter Leute. Unruhe stiftet. Dem einen erzählt, der hat das gesagt, und dem erzählt, der hat das gesagt, sodass sie untereinander dann einen Streit haben. Und er trägt seinen Besitz zusammen von Halal, von Haram, und hat auch kein Problem damit, über jemand anderes schlecht zu sprechen. Hauptsache, auf Kosten anderer sogar, bekommt er das, was er möchte. Und ihn zählt immer und immer wieder. Das heißt, ihr kennt die Person, die in sein Geld verliebt ist, und immer nachschaut, wie hoch ist der Kontostand und wie viel Geld hat er unter seinem Kopfkissen und wie viel Geld hat er in seinem Geldbeutel, immer wieder zählt. Das Problem an der Sache ist also was? Jeder von uns, liebe Geschwister, mag Geld. Allah Azza wa Jalla hat im Koran gesagt, وَتُحِبُّونَ الْمَالِ, und ihr liebt den Besitz. Das ist eine Sache, die ist in unserem Herzen fest verankert. Und das ist auch eine Notwendigkeit. Wenn wir nicht Gold und Silber und Geld mögen würden, dann könnten wir gar nicht kaufen und verkaufen auf der Welt. Weil wenn wir nicht natürlicherweise in uns drin die Liebe hätten zu diesen Geldscheinen, die wir vor uns sehen, dann könntest du niemals verkaufen und niemals einkaufen, weil du gibst dem Mann ein Blatt und der sagt, was soll ich mit dem Blatt? Ich behalte lieber meine Tomate und esse sie selbst. Ja? Das ist die Sache. Und irgendwie hat Allah irgendwas reingesteckt, ja? Dass wir das mögen, das Gold. Subhanallah. Dabei ist das Gold so besonders, es ist nichts. Ein Stück wie ein Stein eigentlich. Ja? Aber es hat halt bestimmte Farbe, kommt halt nicht so oft vor auf der Welt anscheinend. Und deswegen mögen wir es. Dabei gibt es Wertvolleres als Gold. Also was ich weiß, ist Platin ist wertvoller als Gold. Aber irgendwie, die Leute sind trotzdem, sie mögen Gold. Warum? Allah hat den Menschen so erschaffen. Und erzählt das immer wieder. Das Problem ist also in diesem Fall das Übertreiben. Sein Herz ist erfüllt mit Liebe zum Geld. Er sieht nur noch das Geld. Er denkt, das Geld macht ihn unsterblich. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal in der nächsten Ayah, يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ. Er denkt, sein Geld lässt ihn ewig leben. Also es geht nicht darum, dass man nicht Geld mögen darf. Nein. Aber der vollkommene, gläubige Mensch, der hat nicht das Geld, damit das zählt und damit er sich daran ergötzt, sondern er hat das Geld, damit er damit Allahs Zufriedenheit kaufen kann. Das ist der Punkt. Er sieht Geld als ein Mittel zum Zweck. Er hat Geld, weil er sieht, mit diesem Geld kann ich ganz einfach den Zorn Allahs auslöschen. Wenn Allah mit mir nicht zufrieden ist, weil ich eine Sünde begangen habe, dann kann ich mit diesem Geld spenden, sodass Allah Azza wa Jalla mit mir wieder zufrieden ist. Aber dein Geld, was du zu Hause sammelst unter deinem Kopfkissen, das wird dir nicht bringen. Und deswegen, alles, was du bei dir zu Hause behältst von deinem Geld, wirst du im Jenseits nicht mehr vorfinden. Und alles, was du ausgibst von deinem Geld, wirst du im Jenseits vorfinden. Und dann gibt es einen schönen Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam Aisha radiallahu anha gefragt hat, wie viel ist denn noch vom Schaf übrig geblieben? Also es war offensichtlich eine Einladung und die Leute haben davon gegessen. Und dann sagte sie, es ist nichts mehr übrig geblieben, bis auf ein kleines Stück so und so. Schulter oder was auch immer es war, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, genau umgekehrt. Es ist alles übrig geblieben, bis auf das Stück, was du vor dir siehst. Subhanallah, guck mal die Sichtweise. Da ist jemand, der lebt nicht in dieser Welt. Da ist jemand, der lebt in der nächsten Welt. Er hat schon das Gefühl, dass was er ausgibt, ist schon als würde er es schon im Jenseits sehen. Ja? Warum? Weil er, sallallahu alaihi wasallam, erkannt hat und verstanden hat, dass dieses Leben irgendwann mal zu Ende sein wird und nicht mehr lange andauern wird. Und subhanallah, jeder Mensch von uns wird eines Tages dieses Leben verlassen und jeder Mensch von uns wird einen Zeitpunkt kommen, an dem er Gewissheit erlangt, Yaqin erlangt, dass tatsächlich das, was der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, die Wahrheit war nicht als die Wahrheit. Allah sagte, الَّذِي جَمَعَ مَالًا مُعَدَّدًا. In einer anderen Qira'a heißt es, الَّذِي جَمَعَ مَالًا مُعَدَّدًا. Und جَمَعَ und جَمَعَ ist nicht im Arabischen ursprünglich dasselbe, allerdings ist جَمَعَ noch eine stärkere Betonung. Eine stärkere Betonung. Es ist wie wenn ich zum Beispiel قَتَلَ, قَتَلَ heißt töten. Aber قَتَلَ auf Arabisch, das heißt sozusagen, nicht nur hat nicht nur getötet, sondern hat ihn auch noch in Stücke gehackt. Ja? Er hat ihn zermetzelt. Wie ein Fleischer behandelt. Okay? Und das gleiche hier, Jama'a. Jama'a heißt, das Geld zusammentragen. Aber Jama'a, der war nur damit beschäftigt. Der war nur tag und täglich mit seinem Vermögen beschäftigt und wie er es vermehren kann. Und er hat nicht erkannt, dass Geld ein Mittel zum Zweck ist. Tag und Nacht war er damit beschäftigt. Also wie gesagt, das Wort Jama'a drückt dieses, noch stärker aus. Und erzählt es immer und immer wieder. Das ist eine der Übersetzungen von Addada. Addada kann bedeuten, kommt vom Wort Adad. Adad ist die Zahl. Und Adda heißt zählen auf Arabisch. Das eine. Eine andere Übersetzung, was man auch übersetzen kann, ist, dass es ursprünglich kommt vom Wort A'adda. A'adda heißt vorbereiten. Das heißt, الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَأَعَدَّهُ. Das heißt, er hat sein Vermögen immer wieder zusammengetragen, um es für bevorstehende Schicksalsschläge zu verwenden. Also er denkt, wenn Allah Azza wa Jal ihn treffen will, durch etwas, egal was es ist, dass sein Geld ihn davor schützen kann. Er denkt, wenn Allah Azza wa Jal ihn durch Krankheit trifft, dann bezahlt er eben den besten Arzt und dann ist er wieder gesund. Oder er verreist ins Krankenhaus so und so, oder zum Land so und so, wo die besten Ärzte sind, dass er wieder gesund wird. Oder zum Beispiel, er denkt, dass durch sein Vermögen, durch sein Haus, was er gebaut hat, ist er sicher vor Erdbeben, vor Stürmen, vor alles Mögliche. Und subhanallah, wenn Allah Azza wa Jal will, trifft er dich, von wannen du nicht damit gerechnet hast sogar. Das ist ja das Problem. Allah weiß sogar, subhanahu wa ta'ala, nicht nur, dass er dich treffen kann, wo du bist, und dass der Todesengel dich jederzeit nehmen kann. Sogar Allah Azza wa Jal weiß, woran du gerade nicht denkst, womit du nicht gerechnet hast. Du beschützt dich von oben, von unten, von links, von rechts, okay. Aber es gibt immer noch Dinge, an die denkst du nicht. Doch Allah lässt dich einfach vergessen. Allah lässt dich gar nicht daran denken und dann trifft er dich von der Seite. Und wenn es dann zu spät ist, merkst du, oh doch, ich habe es nicht berücksichtigt. Ja? Und deswegen, subhanallah, wer sein Vermögen sammelt mit dieser Absicht, subhanallah, er wird niemals sich Allah Azza wa Jal widersetzen und wehren können. Was wird auch hier angesprochen, liebe Geschwister? Er sammelt seinen Besitz. Er zählt ihn immer wieder. Und er will ihn nicht ausgeben. Er sammelt den Besitz. Nicht manche Leute, sie arbeiten und sie wollen Geld verdienen, damit sie ihre Familie finanzieren können. Allahu Akbar. Das ist eine lobenswerte Sache. Aber wenn jemand sammelt, damit er sammelt, und nicht davon etwas ausgeben möchte, weder seine Zakat, noch ein Bruder, von dem er weiß, dass er es braucht, und noch in Noten und Zeiten. Das heißt, sie sammelt das Geld des Geldes willen. Das ist eine Person, die überhaupt nicht verstanden hat, wofür sie diesen Besitz von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat. Und es wird ein Argument gegen ihn sein. Denn jeder Mensch wird ja um Al-Qiyamah gefragt werden, woher er sein Geld erworben hat und worin er es investiert hat, heißt, wofür er es ausgegeben hat. Jeden Euro, ja, besser als deine Abrechnung, die du machst für das Finanzamt, musst du jeden Cent, musst du dich rechtfertigen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Bis auf eine kleine Gruppe von Menschen. Eine kleine Gruppe von Menschen, möge Allah uns zu ihnen auch zählen lassen, inshallah. Es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, von den Söhnen Adams oder Kindern Adams, die Yawm al-Qiyamah erscheinen werden und sie brauchen keine Rechenschaft ablegen. Die werden nicht bestraft und die brauchen auch nicht, keiner wird sie fragen, warum hast du das Gebet so und so ausgelassen und keiner wird sie fragen, warum hast du, wofür hast du das Geld ausgegeben und keiner wird sie fragen. Sondern ihnen wird direkt gesagt, weil die dürfen ins Paradies eingehen. Das sind eine kleine Gruppe wie es in einem Hadith heißt, wo der Prophet sagte, dass es 70.000 Menschen sind. 70.000 Menschen von der Ummah von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist eine verschwindend geringe Zahl. Sogar so verschwindend gering, dass als der Prophet das gesagt hat, ist ein Mann aufgestanden. Er ist Ukasha. Und er hat gesagt, O Gesandter Allahs, mach Dua, dass ich zu ihnen gehöre. Und sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, du bist einer von ihnen. Und gleich danach ist der nächste aufgestanden, O Gesandter Allahs, lass mich auch zu ihnen gehören. Er sagte, Ukasha ist dir zuvor gekommen. Das heißt, die Tür gesperrt. Fertig. Ja. Die Zahl ist gering. Aber es gibt eine Überlieferung im Musnad von Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass es mehr sind, inshallah, noch als nur diese 70.000. Ja. Und er sagte, dass pro 1000 von den 70.000, sind es noch einmal 70.000. Und das wäre, wenn wir das richtig rechnen, also Allahu A'lam, also 70.000 mal 1000 sind 70 Millionen. Aber das ist auch sehr, sehr gering, Leute. Sehr, sehr gering. Jetzt im Moment, man sagt, es gibt 1 Milliarde Muslime. Jetzt im Moment. Das heißt also, die 1,6. So, sogar. Das heißt also, die Zahl Millionen ist nichts. Millionen ist eins von tausend. Aber das Allerbeste am Hadith von Prophet ist, dass er sagte, 70.000, dann pro 1.000 von den 70.000 nochmal 70.000, und dann sagte er, und noch einmal 3 Hände voll meines Herrn Azza wa Jal. 3 Hände voll von Allah subhanahu wa ta'ala noch zusätzlich dazu. Und diese Sache öffnet uns die Tür für uns alle. Und deswegen sollte man immer Hoffnung haben. Und niemals sagen, dass es niemals zu erreichen. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala, er macht, was er will, Yawm al-Qiyamah, subhanahu wa ta'ala. Und wenn er will, würde er, wenn Allah azza wa jalla will, lässt er die gläubigen Menschen alle ins Paradies gehen. Und das Paradies ist groß genug für uns alle. Und Allah subhanahu wa ta'ala, braucht er deine Strafe? Das heißt, stell dir vor, du bist der größte Sünder, den es gibt. Dein Gebet, mal machst du nicht. Also, du verrichtest dein Gebet absolut nicht ordnungsgemäß. Und du hast die Strafe verdient. Zweifellos, du hast die Strafe verdient. Aber Allah Azza wa Jal, braucht er diese Strafe? Hat er etwas davon, dass er dich bestraft? Allah ist nicht wie ein Mensch. Der Mensch, wenn er die Möglichkeit hat, sich zu rächen, dann will er, die meisten Menschen rächen sich. Obwohl, wenn er sich nicht rächen will, ist es besser. Wie er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, wer die Möglichkeit bekommt, sich zu rächen, oder auch anders ausgedrückt, wer die Möglichkeit bekommen hätte, seinen Zorn auszuüben an einer Person, es aber dann trotzdem nicht macht, der wird von Allah Azza wa Jal Yawm al-Qiyamah am Tag der Auferstehung gerufen werden. Vor allen Geschöpfen. Er wird gerufen werden, so und so, komm nach vorne. Was ist? Du bekommst deine Belohnung dafür, dass du einmal hättest dich rächen können, du hast es aber nicht gemacht. Warum hat er dich gemacht? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist doch Iman, oder? Eine Person, die Möglichkeit hat, sich zu rächen in diesem Leben, und sie sagt, nein, ich mache es nicht, weil ich weiß, Allah Azza wa Jal sieht mich, er hört mich, er weiß, warum ich es nicht mache. Das ist Iman. Deswegen sind das die Taten, die so hoch angerechnet werden bei Allah subhanahu wa ta'ala. Weil Allah hier sieht nicht nur eine Bewegung, die jemand macht, sondern er macht einen Amal von Al-Qalb. Die Taten des Herzens sind die gewaltigsten Taten, zweifellos. Warum? Weil wenn jemand eine gute Tat mit seinem Herzen macht, dann weiß das ja gar keiner außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das sieht ja gar keiner. Das heißt, es ist Ikhlas pur. Ikhlas, versteht ihr, oder? Es ist Ikhlas, 100%ig Ikhlas. Es kann keiner gesehen haben. Ja? Und deswegen Allah Azza wa Jal wird diesen Menschen am jüngsten Tag aufrufen, und er darf hervortreten vor allen Menschen, die jemals existiert haben, erschaffen sind, die Propheten, die Rechtschaffenden, die Märtyrer, alle. Und er alleine darf vorne stehen, und dann wird ihm gesagt, bitteschön, hier sind die Frauen des Paradieses, du darfst dir eine davon aussuchen. Und zweifellos wird er sich die schönste aussuchen. Und deswegen, liebe Geschwister, warum? Weil er etwas gemacht hat, was Allah liebt und was niemand gesehen hat, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist das Fasten auch so etwas Besonderes. Also bei das Fasten sagte Allah subhanahu wa ta'ala, dass der Mensch alle Taten, die er macht, die macht er, um belohnt zu werden. Für sich macht er sie. Er macht, du betest, damit du ein Muslim bist, du betest, du fastest, damit du, Entschuldigung, du gibst Zakat, damit du ein Muslim bist, du machst Hajj, damit du, und so weiter. Aber Allah sagt, aber das Fasten, das macht er wirklich ganz alleine für mich. Weil Fasten ist eine Ibadah, die in erster Linie im Herzen ist, sonst gar nichts. Weil stell dir vor, zwei Leute, die essen, trinken nicht den ganzen Tag. Der eine fastet, der andere fastet nicht. Warum? Der eine hat beabsichtigt, das für Allah zu machen. Und der andere hat gesagt, ich möchte Diät machen. Hat auch nichts gegessen. Aber trotzdem, der wird nicht belohnt. Und der andere wird belohnt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand fastet, nur um den Leuten etwas vorzugaukeln, ist sehr gering. Weil er kann nach Hause gehen und essen, trinken und keiner merkt das. Keiner wird das irgendwie mitbekommen. Naja, ich will nicht zu weit abschweifen. Allah Azzawajal sagte über diese Person, die seinen Besitz zusammenträgt und immer wieder zählt und er denkt, wenn irgendwas Schlimmes kommt, dann kann er das Geld benutzen und sich davon freikaufen. Wie es einer sogar gesagt hat von den Mushrikin, er hat gesagt, wenn ich auferstehen werde, wenn Allah mich auferstehen lassen wird, Yawm al-Qiyamah, dann werde ich mich eben freikaufen mit meinem Geld. Ich werde ihm mein Geld geben, meine Kinder geben und dann bin ich eben frei. A'udhu billah. Allah Azzawajal braucht das. Wobei er meint, dass sein Besitz ihn ewig leben ließe. Das heißt also, er ist unsterblich und er vergisst den Tod. Und das ist das Problem, wenn man zu sehr versinkt ist in dieses Leben und vergisst, dass das Leben plötzlich zu Ende sein kann, dann vergisst man sogar den Tod, obwohl der Tod etwas ist, was kein Mensch ablehnt. Also kein Mensch leugnet es. Es gibt keinen Menschen, der sagt, ich lebe ewig. Kein gesunder Mensch sagt das. Jeder Mensch weiß hundertprozentig, dass er eines Tages sterben wird. Das ist das Sicherste, was du überhaupt kennst. Das ist das Sicherste. Das ist eine Sache, über die sich keine zwei Menschen uneinig sind. Und trotzdem vergisst der Mensch das. Nicht er vergisst es, sondern er will es vergessen. Er will es vergessen. Allah sagt keineswegs. Er wird ganz gewiss in Al-Hutamah geworfen werden. Keineswegs heißt hier, das, was er gesagt hat und denkt, dass sein Vermögen ihn ewig lassen wird, leben wird, das ist auf keinen Fall so der Fall. Es ist nicht so, wie er denkt. Sondern solch eine Person, die dieses Leben bevorzugt und das Leben nach dem Tod vergessen hat, und wenn der Tod zu ihm kommt, dann ist es für ihn eine Katastrophe. Natürlich ist der Tod eine Katastrophe, aber für ihn besonders. Warum? Weil er hat nicht damit gerechnet. Ja, wer rechnet damit überhaupt zu sterben? Wann rechnet man damit? Diese Person wird in Al-Hutamah geworfen werden. Al-Hutamah, liebe Geschwister, ist einer der Namen der Hölle. Und Al-Hutamah kommt vom arabischen Wort Hatama und wird übersetzt mit zerbrechen, zerschmettern, zerschlagen, zertrümmern. Das heißt, was dort reingeworfen wird, wird klein gemacht, wird zerschlagen, wird zertrümmert, wird zerschmettert. Die Hölle lässt niemanden übrig. Egal wie überheblich er war in diesem Leben, egal wie kräftig war und wie stark er war und wie angesehen er war in diesem Leben, wenn er in diese Hölle reingeht, wird er der Kleinste werden und der Geringste werden und er wird es nicht dort drin aushalten und die Hölle wird ihn zerstören. Und Al-Hutamah, darin wird er nicht nur eingehen, sondern er wird layumbadanna, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Nabada heißt werfen. Das heißt, er wird darin geschmissen. Und die Hölle ist tief. Ja, die Hölle ist tief. Und die Hölle ist verschiedene Stufen. Und jeder Mensch, der in die Hölle geht, möge Allah uns davor bewahren, wird diejenige Stufe bekommen in der Hölle, die ihm tatsächlich zusteht. Und Allah Azza wa Jalla sagte, und was lässt dich wissen, was Al-Hutama ist? Das macht er, subhanahu wa ta'ala, um zu betonen, wie gefährlich Al-Hutama ist und deine Aufmerksamkeit zu erwecken und die Gewaltigkeit von Al-Hutama zu betonen. Und Allah interpretiert es selbst, er erklärt es und er sagt, es ist Allahs entfachtes Feuer. Narullahi al-Muqada. Und die Hölle, liebe Geschwister, wie es in manchen Überlieferungen heißt, ist anders, als wir uns das manchmal vorstellen. Dass die Hölle ist nicht etwa so ein Feuer, wie wir das in diesem Leben kennen. Und von der Größe, wie wir es in diesem Leben kennen. Nein, es gibt Überlieferungen, auch wenn die umstritten sind, dass die Hölle dunkel ist, schwarz ist, schwärzer als die Nacht. Es ist also kein hell leuchtendes Feuer, sondern dunkel brennendes Feuer. Also ein Feuer, das wir gar nicht kennen. Und dieses Feuer, das wir in diesem Leben kennen, ist nur ein Vorgeschmack dafür, was die Menschen in der Hölle erwarten wird. Und subhanallah, die Hölle dieses Lebens, oder besser gesagt, das Feuer in diesem Leben, wäre schon heiß genug für jeden Menschen. Heiß genug, was brauchen wir? Wir brauchen nicht mal das Feuer zu berühren. Es reicht, wenn wir daneben sind und wir sterben schon. Wenn wir lange genug daneben sind, wir sterben schon, halten es gleich mal aus. Aber diese Hölle, liebe Geschwister, sie ist eine andere als wir kennen. Allah Azza wa Jalla beschreibt sie in Surat al-Mursalat. Er sagte, إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ. Al-Qasr, wer weiß, was Qasr ist? Von dem Nicht-Armer natürlich. Ja? Qasr ist ein Schloss. Qasr ist ein Schloss. Sharar sind die Funken. Und Yarmi heißt werfen. Tarmi, sie wirft. Die Hölle ist weiblich auch im Arabisch, das Feuer. Innaha, sie, ganz sicher, Allah betont. Tarmi, sie wirft. Mit was? Sharar, Funken. Kal-Qasr. Was heißt das? Wie Schlösser. Das heißt, sie wirft mit Funken, die so groß sind wie Schlösser. Deswegen, der Mensch hat Angst, Yawm al-Qiyamah, bevor die Hölle überhaupt, weißt du, geöffnet wird, bevor der Mensch dorthin geht. Sondern er hat am Platz, am Tag der Auferstehung, da der Platz, wo die Menschen sich versammeln, da hat er schon Angst vor der Hölle. Weil der die Hölle mit Funken schmeißt um sich, aber sie wird nur denjenigen Menschen treffen, den sie treffen wird. Also den sie treffen darf. Und die Hölle, liebe Geschwister, sie wird manche Menschen am Tag der Auferstehung an Ort und Stelle fressen. An Ort und Stelle wird sie zu sich nehmen. Ja? Deswegen die Hölle, Allahu A'lam, was sie noch für Geheimnisse in sich verbirgt. Aber wir bitten Allah Azza wa Jalla, dass er uns davor bewahrt, dass er sie weit weg vor uns rückt. Und die beste Art, wie man das macht, ist, indem man Rechtschaffenes tut und Sünden aus dem Weg geht. Dieses Feuer ist ein ganz besonderes Feuer. Weil dieses Feuer ist auf der einen Seite so heiß, auf der anderen Seite, es frisst den Menschen nicht komplett auf. Sondern es lässt dich leben. Es verbrennt, aber es lässt dich weiterleben. لا يموت فيها ولا يحيا. Er stirbt nicht darin, Allah sagt, er stirbt nicht darin. Und er lebt aber auch nicht richtig. Er ist in einem Zustand, der nicht beneidbar ist. Und auch Allah Azza wa Jalla sagte, كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Jedes Mal, wenn ihre Häute ausgetrocknet sind oder verbrannt worden sind, geben wir ihnen neue Häute, damit sie die Strafe kosten können. Und deswegen, und Allah also beschreibt es vorher und sagte, innaha allati tattali'u ala al-af'ida. Al-af'ida sind die Herzen, al-qulub. Und das heißt, dieses Feuer gewinnt Einblick in die Herzen. Das heißt also, der Mensch wird zwar bestraft und er spürt das Feuer, aber dieses Feuer, Allahu a'lam wie, durch die Hitze oder wie auch immer, gelangt auch in das Innere des Menschen. Und hier betont Allah subhanahu wa ta'ala besonders das Herz. Warum hat er gesagt, tattali'u ala al-af'ida? Warum gewinnt es Einblick ausgerechnet in die Herzen? Antwort ganz liegt auf der Hand. Weil das Herz ist das Zentrum. Das Herz ist dein Motor, der dich bewegt. Das Herz ist derjenige Grund gewesen, warum du die Sünden begangen hast. Das Herz, darin befindet sich dein Kufr oder dein Iman. Das heißt, wenn dein Herz gut ist, wie der Prophet sagt, dann wird auch dein gesamter Körper gut sein. Und wenn dein Herz schlecht ist, dann wird dein gesamter Körper schlecht sein. Was in deinem Herzen ist, setzt du und übersetzt du in deine Taten um. Kein Mensch sagt, es gibt manche Menschen, die sagen, der betet nicht, der fastet nicht, der macht nichts. Aber er sagt, ich habe ein gesundes Herz, ich habe ein sauberes Herz, ich bin ein guter Mensch und deswegen ich werde auch ins Paradies kommen. Wie kannst du ein guter Mensch sein, ein sauberer Mensch sein, ein gesunder Mensch sein, wenn du nicht betest und wenn du nicht Allah subhanahu wa ta'ala dich fügst und wenn du Alkohol trinkst und wenn du Musik hörst und wenn du mit Frauen gehst? Wie kannst du ein guter Mensch sein? Wie soll das gehen? Gut und schlecht ist immer noch eine Sache, die Allah azza wa jalla bestimmt. Oder willst du dich auf die Stufe Allahs stellen, mitbestimmen, was gut und was schlecht ist? Das ist, was die Person eigentlich sagt. Das ist ja das Problem, warum so eine Person so weit abgedriftet ist, weil sie eigentlich sich auf die Stufe von Allah subhanahu wa ta'ala stellt. Ob es glaubt oder nicht, aber seine Taten sprechen dafür. Und Allah sagte, damit der Mensch nicht denkt, dass er von dieser Hölle irgendwie abhauen kann. Er sagt, innaha alayhim mu'sada. Mu'sada auf Arabisch heißt mughlaqa. Mughlaqa. Das heißt gewiss, es wird sie einschließen. Oder das Feuer, oder sie, die Hölle, wird sie einschließen. Sodass sie nicht rauskommen können. Und dann sagt er, subhanahu, das heißt von allen Seiten, es gibt keinen Ausweg. Es gibt auch keinen Tod. Und es gibt auch keine Hoffnung mehr auf ein Entrinnen. Und Es wird sie einschließen in langgestreckten Säulen. Fi amadin, in anderen Qira'a, umudin, mumaddada. Da gibt es zwei Auslegungen dazu. Zwei oder drei. Die eine Auslegung sagt, Allahu A'lam, was mit diesen langgestreckten Säulen sind. Wir haben diese Hölle nicht gesehen und inshallah werden wir sie auch niemals sehen. Aber jeder Mensch wird sie sehen. Ja? Aber ich meine, inshallah werden wir nicht sehen im Sinne von, dass wir dort eintreten. Und Allah weiß am besten, was, welche Strafe diese Personen, was diese langgestreckten Säulen angeht, erwartet. Die zweite Auslegung ist, dass diese langgestreckten Säulen wie Pfosten sind, Säulen sind, an denen der Mensch gefesselt ist und bestraft wird und nicht entkommen kann. Und die dritte Auslegung ist, dass es, dass der Mensch umgeben ist mit so vielen Säulen, dass er nicht entkommen kann aus der Hölle, wo er drin ist. Das heißt, sie bilden sozusagen wie eine Wand, sodass er nicht daraus kommen kann. Wallahu a'lam. Möge Allah azza wa jal uns davor bewahren. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا